ist an vier gespeicht in meiner Rasse. Und all die Wächter ich habe wieder wollen sagen. Hase, aber die für mich gepolde, fertig schnell, fertig. Ich hab dich nur da mich gespeicht. Deine Hand ist immer mein Herz. Wie wär du wutsch geblieben? Ich hab vier gespeicht in meiner Seele. Und all die Wächter kann wieder wählen sein. Hase, oh.